Gottes Wort ist die Wahrheit, die uns zeigt, wer wir sind, die das aufdeckt und klarstellt, was besteht, was zerrinnt. In der Bibel daheim sein und im Herzen ganz rein sein, dass mein Leben besteht, ist mein Wunsch. Gottes Wort ist die Quelle, aus der Frieden entspringt, der das Hassen beendet, der Geborgenheit bringt. In der Bibel daheim sein und im Herzen ganz rein sein, dass mein Leben besteht, ist mein Wunsch, mein Gebet. Gottes Wort ist die Speise, die Seele ernährt, wo das Sehnen nach Leben die Erfüllung erfährt. In der Bibel daheim sein und im Herzen ganz rein sein, dass mein Leben besteht, ist mein Wunsch, mein Gebet. Gottes Wort ist die Zukunft, was Gott sagt, das trifft ein, darauf baue dein Leben und Gott will mit dir sein. In der Bibel daheim sein und im Herzen ganz rein sein, dass mein Leben besteht, ist mein Wunsch.